Wir werden jetzt hier noch fast bis 6:30 warten. Aber ich sag euch schon mal was zu den Auflagen, damit ihr das schon mal wisst, die ihr hier seid. Dieses Jahr hat die Polizei zum ersten Mal eine Auflage zu dem Feuerwerk gemacht. Die Polizei hat dieses Jahr für unsere Demo per Auflage das Verwenden von Pyrotechnik und pyrotechnischer Munition verboten. Damit sind alle Arten von Feuerwerkskörpern, Böller, Rauchpulver, Rauchtöpfe, Warnfackeln, Signalfackeln, Magnesiumfackeln und Bengalfeuer, Bengalbeleuchtung, Bengalos gemeint. Das heißt also, wir dürfen auf der Versammlung keine an Silvester üblichen Raketen oder Böller zünden. Wer dennoch Feuerwerk aus der Demo selbst heraus zündet, begeht einen Auflagenverstoß und das ist für Versammlungsteilnehmerinnen dann eine Ordnungswidrigkeit. Da Auflagen aber nur für die Versammlung selbst gelten, ist es möglich, im Rahmen der für Silvester und das Zünden von Feuerwerk geltenden Gesetze mitgebrachtes Feuerwerk zu zünden, wenn ihr euch außerhalb der Versammlung aufhaltet. Achtet also darauf, vor dem Verwenden von Feuerwerk die Versammlung zu verlassen und dieses in einem ausreichenden Abstand zu der Demo zu tun. Das heißt, wenn ihr Böller werfen wollt oder wenn ihr Raketen zünden wollt, dann müsst ihr von der Demo ein klein bisschen weggehen, irgendwie auf dem Fußgängerweg oder auf den Grünstreifen. Das könnt ihr auch ruhig zu zweit oder zu dritt machen und könnt dann halt außerhalb der Personengruppe Demo dann ganz legal halt Böller werfen und Raketen zünden, solange ihr das nicht in Richtung Menschen macht oder in die Menschenmenge macht. Außerdem haben wir noch eine zweite Auflage. Wir dürfen nur den rechten Fahrstreifen benutzen. Die Versammlungsbeteiligten haben während des Aufzugs ausschließlich den rechten Fahrstreifen zu benutzen. Die übrigen Fahrstreifen sind freizuhalten, damit der Fahrzeugverkehr dort fließen kann. So steht es in den Auflagen. Also, wer nicht auf dem rechten Fahrstreifen geht, ist nicht mehr in der Versammlung. Das heißt, außerhalb der Versammlung könnt ihr dann auch Raketen schießen. lasst uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit. Also wir werden erst in einer Viertelstunde losgehen, deswegen macht die Straße bitte noch frei. Ja? Also hier die Rektor-Klein-Straße ist unser Anfangsort. Also kommt von der Hauptstraße bitte erstmal noch runter. Ja?

Ich habe gerade noch mal gezwungenermaßen mit der Polizei gesprochen. Die Polizei ist nicht meiner Auffassung und will ein Totalverbot für Böller und Raketen durchsetzen. Das heißt, die Polizei sagt jetzt, dass die gesamte Fahrbahn, die Grünstreifen neben der Fahrbahn und die Gehwege neben der Fahrbahn genauso eine Zone sind, wo das Böllern und das Raketenabschießen verboten ist. Und wer das macht, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Vor der Versammlung und hinter der Versammlung ist ein Raum von 10 Metern einzuhalten. Das heißt, 10 Meter vor der Versammlung und 10 Meter hinter der Versammlung darf auch nicht geböllert und keine Raketen abgeschossen werden. So sieht das die Polizei. Ich sehe es anders, wie ihr es seht. Es ist halt eure Entscheidung. Ich muss euch sagen, dass ihr euch daran halten müsst und dass es eventuell Folgen hat, wenn ihr es eben trotzdem macht. Also, zweite Auflage, hatte ich eben ja auch schon gesagt, wir dürfen nur den rechten Fahrstreifen benutzen. Die Versammlungsbeteiligten haben während des Aufzuges ausschließlich den rechten Fahrstreifen zu benutzen. Die übrigen Fahrstreifen sind freizuhalten, damit der Fahrzeugverkehr dort fließen kann. Ja, das ist auch der Widerspruch in Ihrer Argumentation. Auf der einen Seite dürfen wir nur den rechten Fahrstreifen benutzen und ist nur das die Versammlung. Wenn es ums Böllern geht, ist plötzlich ein viel größerer Raum die Versammlung. Ist so. Wir werden jetzt losgehen. Und zwar fährt der Lauti voraus. Wir werden hier links vom Lauti die Straße runterfahren und werden dann ziemlich schnell wieder stehen bleiben und unsere erste Kundgebung machen auf der Straße. Bis gleich. Thank you. Ich sag jetzt noch die EA-Nummer durch. Die EA-Nummer ist die, wie sie in den letzten 15 Jahren immer die gleiche war. Also die Kölner Vorwahl 0221 und dann 9327252. Ich sag's nochmal, 0221 die Vorwahl und dann 9327252. Gitter sind mein Bruder, Knast ist feucht, aber du bist frei, du bist in mir drin. Das ist für die Eltern aller Kids, die im Knast sitzen, wie im Schwitz, lassen nichts machen können und kicken, ringen und Friede schreiben. Das ist für die Titelseiten, Zeit und Knast, sei Luxus, greif zur Seite, wer baut den Bus? Das ist für Sozialarbeiter, die sich den Arsch aufreißen, harte Jungs, weich werden, sehen in harten Zeiten. Das ist für die Wannabe, Gangster ohne Perspektive, das ist für Kids ohne Geld und ohne Alibi. Lest Bücher, redet Banden, redet Räte und Verbände, bildet euch nicht ein, ihr wählt machtlos und könnt nichts verändern. Das ist für den kleinen Jungen auf dem Warte, der nicht weiß, warum man hier immer so lange auf seinen Vater wartet. Das ist Knastkirmes, ein wortloser Blick aus den Gitterstäben in den Hof, das ist Folter. Gesiebte Luft, Gedanken, Rasen, Blaulicht, der Haft an Kram. Morgen hat man auf die Suche und Handschellen, starten wir manchmal 21 Stunden, Zelle, eine Stunde, Hofgang, Popshop, Bietefahrt. Halt dein Kopf hoch! Gleich gesagt, die Uhr tickt entschieden zu langsam. Wir kommen wie Stunden, doch Wochen, wie Tage. Ich stick den Routinen, fick die Welt, gib den Knast, denn er fickt deinen Kopf und die Hoffnung. Gesiebte Luft, Gedanken, Rasen, Blaulicht, der Haft an Kram. Schnell starten wir mal schon 21 Stunden, Zelle, eine Stunde, Hofgang, Popshop, Bietefahrt. Halt dein Kopf hoch! Leicht gesagt, die Uhr tickt entschieden zu langsam. Wir kommen wie Stunden, doch Wochen, wie Tage. Ich stick die Routine, fick die Welt, fick die Knast, denn er fickt deinen Kopf und die Hoffnung. Das ist für die Jungs im Knast, die nicht mehr die Mut hatten, denen nichts mehr übrig blieb als Strick oder Pulsadern. Das ist für die Schießer mit scheinbar sehr schlechten Augen, die nicht sehen, wenn Knackis sich Heroin vom Blech rauchen, die sich lieben gerne etwas Geld nebenbei verdienen. Gerne Handys oder Steine bringen, das hier ist ein Staat mit der Faust gegen Beton. Das hier ist die Hoffnung, irgendwann wieder rauszukommen. Das ist für die Gesetze ausdiskutieren. Nicht bemerken, was hier abgeht und da draußen passiert. Was für ein Shit hier passiert, wenn verbitterte Teams mit Butterflies schon denken, sie sind mitten im Krieg. Wo auch immer du jetzt sitzt, Boy, das hier ist ein Sonnenstrahl direkt durch das Fenster der Außenbauer JVA. Das hier ist ein Schwur, ein wortloser Blick aus den Gitterstäben in den Hof. Das ist Folter. Hallo? Ich begrüße alle, die freiwillig hierher gekommen sind und freue mich, dass ihr da seid. Aber jetzt geht es hauptsächlich um die Gefangenen, diejenigen, die unfreiwillig drinnen sind. Hallo, ihr gefangenen Frauen in Haus 15 oder auch in den anderen Häusern, falls ihr uns überhaupt noch hören könnt. Grüße von euch vom Autonomen Knastprojekt. Zwischen uns ist eine trennende Mauer. Wir können nicht darüber schauen. Wir können uns kaum hörbar machen. Wir wollen, dass diese Mauer fällt. Dass es keine Knäste mehr gibt. Wegsperren ist keine Lösung. Leider sind wir von diesem Ziel noch weit entfernt. Denn auf keiner der beiden Seiten der Mauern gibt es die Freiheit. Auch das Leben draußen ist geprägt von Zwang, Druck und ungleichen Chancen. Irgendetwas in diesen Lebensbedingungen hat euch ja auch nach drinnen gebracht. Und wir sind immer in der Gefahr, dass man auch uns wegsperrt. Duckmäusertum, Anpassung an das, was wir ablehnen, wünschen wir uns aber ebenso wenig als unsere Leitlinie wie Konkurrenz und das Gesetz. Alle gegen alle. Wenn wir wollen, dass sich vieles grundsätzlich ändert, wird Solidarität mit Gleichschwachen und Schwächeren gebraucht. Aber auch Selbstverteidigung und Widerstand gegen Macht, sowohl drinnen als auch draußen. Und wenn wir auch die Mauer aus Stein noch nicht abreißen können, können wir doch versuchen, mehr miteinander zu tun, wenn euch unsere Wünsche und Ziele nicht ganz fremd sind. Wir können uns gegenseitig informieren, können diskutieren. Zwar nicht ganz frei, denn es gibt Zensur und Besuchsverbote als weitere Mauern. Aber wir können versuchen, diese Mauern etwas zu durchlöchern. Es gibt viel Hetze gegen Gefangene in der Presse. Gefangene werden selten gehört. Wir wissen, dass einige von euch Knastfunk bei Radio Köln machen, also für die Öffentlichkeit. Das finden wir gut. Aber wir können uns vorstellen, dass manche Kritik dort nicht so leicht sagbar ist für euch. Wir machen Anti-Knastfunk im gleichen Sender. Natürlich nicht gegen Gefangene, sondern gegen die Strukturen in den Anstalten, gegen die Logik des Strafsystems. Derzeit haben wir auch einen regelmäßigen Sendeplatz. Das ist jeweils am ersten Samstag im Monat um 21.30 Uhr. Hört mal rein, falls ihr Interesse habt. Und nehmt Kontakt mit uns auf, wenn ihr uns was mitteilen wollt. Oder als Hörerpost, wenn ihr was falsch bei uns findet. Wir freuen uns auch, falls ihr euch nach der Entlassung bei uns meldet und dann zum Beispiel eine Sendung mit uns macht oder eine Aktion anruft. Unsere Adresse ist AKP, als Abkürzung für Autonomes Knastprojekt, Elsassstraße 34, 50677 Köln. Nochmal unser Sendetermin. Erster Samstag am Monat, erster Samstag im Monat, 21.30 Uhr bei Radio Köln. Die Ziffern in unserer Adresse lassen sich leicht merken, weil sie fast wie abgezählt hintereinander folgen. 3, 4, 5, dann eine eingeschobene 0, dann 6 und zweimal die 7. Also nochmal die Adresse. AKP, Elsassstraße 34, das sind die 3 und die 4. Dann Köln mit der Postleitzahl 50677. Also 50, wie alles in der Kölner Innenstadt, und dann die 6 und zweimal die 7. Gemeinsam für eine freie Gesellschaft, ohne Knäste, ohne Ausbeutung und ohne Herrschaft. Redebeitrag vorweg gesagt, eine Gastkundgebung ist für mich immer noch etwas Besonderes. Zwar liegt meine eigene Gastzeit schon etwas zurück, aber nichts ist vergessen. Meine erste Gastkundgebung habe ich noch als Gefangener erlebt. Und für uns als rebellische Gefangene drinnen war dies unheimlich wichtig. Heute sind die Zeiten drinnen und draußen härter geworden. Es gibt wohl auch drinnen nicht mehr so viele berechtigte Gefangene. Aber es gibt sie noch. Und vor allem für diese Gefangenen bin ich heute hier. Und ich hoffe sehr, dass ihr da drinnen wenigstens ein bisschen von uns draußen mitbekommt. In meinem Redebeitrag will ich auf die zunehmende Psychiatrisierung innerhalb und außerhalb der Gäste eingehen. Anfangen möchte ich mit einem Zitat von Gustl Mollert. Das ist der Mensch, der in Bayern jahrelang in der Psychiatrie saß und jetzt rausgekommen ist. In einer Jahresrückblicksendung mit Günter Jauch antwortete er auf die Frage von Jauch, ob es denn nicht auch Menschen gäbe, die zu Recht in diesen Anstalten sitzen würden. Darauf antwortete Gustl Mollert: Niemand hat es verdient, in diesen Anstalten zu sitzen. Der Mann ist sicherlich alles andere als ein Linksradikaler. Trotzdem ist er mit dieser Aussage schon ein Stück weiter als große Teile der sogenannten Linken. Wenn wir sagen, wir wollen eine Gesellschaft ohne Gäste, dann denken noch viel zu viele diese Gesellschaft ohne Gäste und halten die für unmöglich. Aber unser Ziel ist ja nicht die Verbesserung dieser beschissenen Gesellschaft, sondern ihre Überwindung. Das heißt nicht, dass wir uns konkreten Erleichterungen verweigern würden. Wir könnten gut damit leben, wenn als erster Schritt die Trakte abgeschafft würden, die Briefzensur, die Zwangsarbeit und vieles andere. Aber auf einem gesellschaftlichen Fundament von Konkurrenz und Ausbeutung lässt sich nun mal keine freie Gesellschaft aufbauen. In dieser Gesellschaft muss Mensch funktionieren. Und wer nicht funktioniert, wird aussortiert, wird abgeschoben, landet in Knästen und Psychiatrien. Stichwort Psychiatrie. Letztes Jahr gab es allein in NRW 22.000 Zwangseinweisungen in die Psychiatrie. Viele Menschen werden mit Neuroleptika ruhig gestellt, oftmals auch zwangsweise. In NRW sollen jetzt wieder 5 neue Forensiken gebaut werden. Forensiken, das sind vereinfacht gesagt Stadtpsychiatrien. Bereits jetzt sitzen in NRW 3.000 Menschen in der Forensik. Ein Drittel von ihnen kommt vermutlich nie mehr raus. Sie sitzen also in so einer Art Psychiatriesicherungsverwahrung. Die Große Koalition setzt noch eins drauf. Nachdem sie mit ihrem Lieblingsprojekt der nachträglichen Sicherungsverwahrung wenigstens teilweise gescheitert sind, setzen sie nun voll auf die Psychiatrisierung der betroffenen Gefangenen. Im Rahmen des notverstärkten Therapieunterbringungsgesetzes sollen nun unliebsame Gefangene nach ihrer Knastzeit möglicherweise lebenslang eingesperrt werden. Im Gegensatz zur Forensik, wo es formal einer psychischen Krankheit bedarf, so fragwürdig dieser Begriff auch ist, reicht nun schon eine psychische Störung. Eine psychische Störung hat wohl jeder und jede von uns. Mit diesem Gesetzesvorhaben ist der Willkür praktisch Tür und Tor geöffnet. Ein CSU-Sprecher brachte es auf den Punkt, als er sagte, jetzt brauchen wir endlich niemanden mehr rauszulassen, den wir nicht rauslassen wollen. Wenn wir unseren Traum von einer befreiten Gesellschaft nicht aufgeben wollen, dürfen wir sie mit diesen Quälereien nicht durchkommen lassen. Statistisch betrachtet kommen 2 von 3 Ex-Knackis zurück in den Knast. Knast ist für die Leute, die sich immer an die Regeln halten. Knast funktioniert beim netten Nachbarn von nebenan. Und Knast ist nicht, wenn ein Mensch in einer Zelle sitzt. Knast ist, wenn die Angst im Kopf deine Zelle ist. Knast ist für die Leute, die sich immer an die Regeln halten. Knast funktioniert beim netten Nachbarn von nebenan. Und Knast ist nicht, wenn ein Mensch in einer Zelle sitzt. Knast ist, wenn die Angst im Kopf deine Zelle ist. Gesiebte Luft, Gedanken, Rasen, Blau, Lichter, Haft, Lachau, Ohren, Hand, Haft, so wie Wandschellen, Strafvermeidung, 21 Stunden, Zelle, 1 Stunde, Luftgang, Pump, Schutt, tiefe Fahrt, halt dein Kopf hoch. Leicht gesagt, die Mut geht entschieden, zu langsam, Sekunden, wie Stunden, doch Wochen, wie Tage, richtig in Routine. Fick die Welt, fick die Knast, denn er fickt deinen Kopf und die Hoffnung. Gesiebte Luft, Gedanken, Rasen, Blau, Lichter, Haft, Lachau, Ohren, Hand, Haft, so wie Wandschellen, Strafvermeidung, 21 Stunden, Zelle, 1 Stunde, Luftgang, Pump, Schutt, tiefe Fahrt. Entschieden zu langsam, Sekunden wie Stunden, doch Wochen wie Tage, richtig in Routine. Fick die Welt, fick die Knast, denn er fickt deinen Kopf und die Hoffnung. Freiheit, Freiheit! Tag und Nacht brennt. Aber was ist Tag? Was ist Nacht? Wie soll ich das wissen? Durch das Fenster dringt immer dasselbe weiße Licht. Ein als ob Licht. Künstlich wie das Fenster. Wie die Zeit, die ihr mir ausradiert und stattdessen weiß überstrichen habt. Schweigen. Schweigen von draußen. Kein Ton. Jetzt noch ein Redebeitrag zu Repression aus der Sicht von Inter und Trans. Repression betrifft uns alle. Wir wollen jedoch in diesem Text ganz speziell über Repression aus der Sicht von Inter und Trans sprechen. Damit meinen wir alle, die nicht in das Zwei-Geschlechter-System von Mann, Frau passen. Weil ihr Körper als nicht eindeutig männlich oder weiblich angesehen wird oder weil sie sich nicht so identifizieren. Zurzeit leben Intergeschlechter in Deutschland mit der Situation, juristisch nicht anerkannt zu sein, medizinisch als krank zu gelten und auch sonst nicht mitgedacht zu werden. Menschen, die nicht eindeutig als Mann oder Frau geboren werden, stören die Ordnung und sollen durch OPs und oder Therapie angepasst werden. Immer wieder wird also behauptet, es gäbe eine Natürlichkeit von genau zwei Geschlechtern. Dabei wird diese erst mit Gewalt hergestellt. Durch Zwangs-OPs an intergeschlechtlichen Kindern, durch das Pathologisieren, also für krank erklären von Inter und Trans, durch das Unsichtbarmachen und Ignorieren von allen, die abseits von Frau oder Mann existieren. Wenn dann Papiere und das Aussehen scheinbar nicht zusammenpassen, kann das zu Reaktionen von blöden Witzen bis zu Übergriffen führen. Laut einem Bericht von einer Selbstorganisation von vor allem Queers of Color ist eine erzwungene Genitaluntersuchung von Trans und Inter durch PolizistInnen im Gewahrsam unter dem Vorwand der Feststellung der Geschlechtsidentität kein Einzelfall. Es liegt heutzutage im individuellen Ermessen der PolizistInnen, wenn Name und oder Geschlecht in Ausweisdokumenten ihrer Einschätzung nach nicht zu dem Aussehen oder der selbstbestimmten Geschlechtsidentität passen, ob das dann mit Gewalt überprüft wird. Obwohl etwa jeder zu 100. Kind als Inter zur Welt kommt, wird in offiziellen Dokumenten, in öffentlichen Toiletten, Umkleiden, Bädern, Sportvereinen, Kleidungsgeschäften und so weiter so getan, als gäbe es nur Männer und Frauen. Zum Beispiel auch im Knast. Im Knast selber ist es so, dass Menschen nicht selbst wählen können, in den Männer- oder Frauenknast zu kommen. Das entscheidet in Deutschland alleine der Personenstand. Und obwohl Knast immer scheiße ist, bedeutet es daher für Menschen nochmal besonders, dass es für Menschen nochmal besonders unangenehm werden kann, wenn sie zum Beispiel im Männerknast landen, aber als eher weiblich gelesen werden und sich auch so identifizieren. Und auch wenn es zu dem Thema nicht viele Statistiken oder Studien gibt, wird gerade von Transfrauen, die im Männerknast landen, immer wieder von Übergriffen und Gewalt berichtet. Also, wenn wir heute gegen Repression auf die Straße gehen, dann lasst uns auch gegen die Repression des Zweigeschlechtersystems demonstrieren. Im Knast, in der Psychologie, in der Medizin und auch in unserem Kopf. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Gerne die Grußbotschaft von Thomas Mayer-Falk hören. So, bis der Vortragende hier ist, will ich noch ein paar Worte sagen zu Thomas. Thomas ist seit 1996 in Haft, also hat ungefähr 17 Jahre auf dem Buckel, davon 10 Jahre in Isolationshaft. Seit einigen Monaten ist er in der Sicherungsverwahrung. Thomas Mayer-Falk ist ein Genosse, der uns da und für die Anti-Knast-Bewegung wichtig ist. Und nicht nur für die Anti-Knast-Bewegung, sondern für die emanzipatorischen, revolutionären Bewegungen insgesamt. Er verbindet allgemeine Knast-Kapitalismus-Kritik, Kritik an den Entwicklungen im Staat und Kritik am Repressionssystem. Und er hat eine hohe Internetpräsenz. Mit Hilfe von Leuten von draußen. Das Besondere an Thomas ist, er hat immer offene Augen und Ohren für ihn Umgebende und mit ihm in Kontakt stehende Mitgefangene. Er schafft Öffentlichkeit für die, die das nicht selbst tun können. Damit unterstützt er die jeweiligen Gefangenen. Er zeigt sie aber auch als Beispiel für das Knastsystem. Und er lädt beständig wie man als Gefangener kämpfen kann, in Gemeinschaft mit Menschen drinnen und draußen. Das hat er sogar während seiner Isolationszeit geschafft. Ihr, die ihr draußen seid und Zugang zum Internet habt, gebt doch mal in eure Suchmaschine den Namen Thomas Mayer-Falk ein. Vielleicht verfolgt ihr dann auch seine weiteren Veröffentlichungen. Mayer mit Y, wie das auf dem Transfer steht, das hier auch am Wagen angebracht ist. Als Therapieverweigerer ist er besonders der Willkür dieses Systems ausgesetzt und er gilt als gefährlich, weil er unbeugbar ist. Grußbotschaft an die autonome Anti-Knast-Demo in Köln-Ossendorf von Thomas Mayer-Falk, Journalist aus der Zelle seit 17 Jahren. Gefangener der BRD, seit Juli 2013 interniert als Sicherungsverwahrter in der JVA Freiburg. Eine Haftentlassung ist zurzeit unabsehbar. Herzschlagende Grüße aus Freiburgs Knast nach Köln. Heute Abend findet hier in Köln-Ossendorf ebenso eine Knastdemo statt wie in vielen anderen Städten. Und das nicht nur in Deutschland. In Zeiten der Wirtschaftskrise und sozialen Proteste wird das Thema Knast wieder für mehr Menschen akut. Und so ist es wichtig, dass sich Protest regt. Jene, die euch jetzt hinter diesen hohen, dicken Mauern hoffentlich hören können, machen solche Aktionen Mut. Denn sie sehen, hören und spüren, dass sie nicht alleine und schon gar nicht vergessen sind. Und die, die in Freiheit sind und dort hoffentlich bleiben werden, erleben, dass selbst wenn es sie einmal hinter die Gitter verschlagen sollte, immer Menschen da sein werden, die draußen an sie denken und für sie kämpfen. Besonders wichtig ist mir an dieser Stelle ein ganz, ganz herzlicher Gruß hinter die Mauern an all jene, die uns wohl eher nicht hören können, weil sie nämlich in ISO-Haft sitzen. Auch jetzt und hier in Ossendorf. Abgesondert von ihren Mitgefangenen, 24 Stunden am Tag mit sich alleine in völliger sozialer Isolation. Euch, die ihr heute an diesem kalten Abend hierher gekommen seid, wünsche ich ein kämpferisches und gesundes 2014. Lasst es krachen. Keine Macht den Knechten. Thomas Meyer-Falk, zurzeit in der Sicherungsverwahrung der JVA Freiburg im Dezember 2013. Die Polizei hat nochmal darauf hingewiesen, dass das Böllern aus der Gruppe heraus nicht erlaubt ist. Ich sag's so weiter. Thank you. Große Teile der linken autonomen Bewegung argumentieren staatsbejahend, wenn auch meist nur unbewusst. Die Forderung härterer Strafen für Vergewaltiger, das Anprangern der ausbleibenden Verfolgung und der polizeilichen Versöhnung von Nazis sind nicht bloß Worte in einem populistischen Schlagabtausch. Sie sind beispielhaft für eine Denkschule, die das Schema auf Verbrechen folgt Strafe verinnerlicht hat. Nicht selten wird mit diesen Ausrufen auch der Knast selbst gerechtfertigt, wenn er auch in seiner jetzigen Form und vermeintlichen Funktion kritisiert wird. In unserer Gesellschaft selbst ist das Gefängnis aufgelegt, nicht unbedingt in Form des Kerker, der eine vergleichsweise neue Erfindung ist, sondern durch die erzwungene Komplizenschaft und Opferung, der wir Eingeschlossene ausgeliefert sind. Ist der Knast also der verlängerte Arm der Gesellschaft? Andersrum betrachtet, könnte auch unsere unmittelbare Umgebung eine Ausdehnung des Gefängnisses sein. Hierzu ein kurzes Zitat von Michel Foucault. Dass das Zellengefängnis mit seinem Zeitrhythmus, seiner Zwangsarbeit, seinen Überwachungs- und Registrierungsinstanzen, seinen Normalitätslehrern, welchen die Funktion des Richters fortsetzen und vervielfältigen, zur modernen Strafanlage geworden ist, was ist daran verwunderlich? Was ist daran verwunderlich, wenn das Gefängnis den Fabriken, den Schulen, den Kasernen, den Spitälern gleicht, die allesamt den Gefängnissen gleichen? Wenn wir also fordern, den Kampf mit dem Knast aufzunehmen, dann bedeutet das, die künstliche Trennung der Sphären innerhalb und außerhalb der Mauern zu überwinden, um den Kampf gegen alle Knäste aufzunehmen. Es ist unsere Welt, die Mauern produziert und ihr Fundament gegossen hat. Dieselbe Welt, welche die Strafanstalten nicht mehr benötigt, sondern selbst zu einer wurde. Das systematische Wegsperren als Verwaltungsakt ist eine Methode, die sich auf europäischem Boden innerhalb der letzten 400 Jahre etabliert hat. Neben der Idee, die bürgerliche Unversehrtheit vorrangig des Eigentums sei sichergestellt, wenn das Prekariat hinter Gittern wäre, war die Reformation mit ihrer strikten Arbeitsmoral der Nährboden, aus welchen die Zuchtanstalten wie Pilze aus dem Boden schossen. Es war auf einmal lohnenswert, viele Menschen in den Knästen sitzen zu haben, um diese durch Zwangsarbeit ausnutzen zu können, und zugleich formt die Arbeit den Charakter der kriminellen Subjekte. Ordnungspolitische Gesichtspunkte bleiben bis heute ein hervorzuhebendes Element. Als geisteskrank markierte wurden in psychiatrischen Heilanstalten verfrachtet und Jugendliche Herumtreiber in Erziehungsheime. Aktuell bestätigt wird diese Verfahrensweise mit dem Bau 5 neuer Forensiken in NRW, wie wir eben schon vom autonomen Antiknastprojekt gehört haben. Was ist das für eine Gesellschaft, die meint, über die tatsächlichen Strafen hinausgehen zu müssen, um in das Innerste der Gefangenen eingreifen zu können? Dadurch, dass der Bestrafung eine pädagogische Wirkung beigemessen wird, reicht sie über den realen Zeitraum der Haft hinaus. Sie wird eine universelle Bedrohung für das Subjekt omnipräsent, vor, während und nach der Gefangenschaft. Betrachten wir einmal die soziale Zusammensetzung innerhalb der Gefängnisse, so stellen wir fest, dass ein Großteil der Gefangenen nicht wegen Mord, sexualisierter Gewalt einsitzt, sondern dass rund 90% der Delikte direkt oder indirekt mit Eigentumsverhältnissen zusammenhängen. Eine Welt, die Ungleichheit produziert, aber rechtlich Gleichheit propagiert, handelt schlussendlich immer zum Nachteil der Schwachen und weniger Gleichen. Anschließend wollen wir noch sagen, wer noch zweifelt, ob eine Welt ohne Knäste möglich ist, soll sich selbst die Frage stellen, was für eine Welt mit Knast möglich ist. In diesem Sinne wünschen wir allen Inhaftierten und allen Unterstützerinnen ein gutes Jahr 2014. Rede der Roten Hilfe Köln. Liebe Genossinnen und Genossen, Wenn wir heute in Köln und bundesweit für eine Gesellschaft ohne Knäste demonstrieren, dann sind unsere Gedanken und unsere Herzen auch bei den Genossinnen, die weltweit um ein Leben in Freiheit, Würde und Gerechtigkeit kämpfen. Wir unterstützen den Kampf unserer Genossinnen in der Türkei, in Griechenland, in den Ländern des sogenannten arabischen Frühlings und überall, wo sich Menschen gegen die kapitalistischen Verhältnisse auflehnen und rufen gemeinsam mit ihnen, no pasaran! Diese Kämpfe zu unterstützen, heißt auch die Aufrüstung autoritärer Staaten durch die BRD hier in Deutschland zu veröffentlichen und zu bekämpfen. Seit den 70er Jahren ist Deutschland Exportweltmeister in Techniken der Unterdrückung und Folter. Damals wurde umfangreich zur Isolationshaft und sogenannten toten Trakten geforscht und erstmals gegen Genossinnen aus der Stadtguerilla Rote Armee Fraktion eingesetzt. Sie sollten vollkommen isoliert werden und durch die sogenannte weiße Folter psychisch und physisch zerstört werden. Hier in Köln-Ossendorf wurde die Isolationshaft gegen Ulrike Meinhof und Astrid Poll eingesetzt. Astrid Poll ist daran lebensgefährlich erkrankt und musste haftunfähig entlassen werden. Die ISO-Haft wurde später in den 80er und 90er Jahren nach Spanien und die Türkei exportiert. Überall wurden sie gegen die Kämpfe der Gefangenen eingesetzt. Heute bildet die deutsche Polizei durch sogenannte Sicherheitspartnerschaften international Sicherheitsbehörden in Demonstrationstaktiken und Aufstandsbekämpfung aus. Diese Techniken werden gegen die Bevölkerung vor Ort eingesetzt. Egal ob in Belarus, der Türkei oder Marokko. Überall hilft die deutsche Polizei tatkräftig dabei mit, Kämpfe um Freiheit und Gerechtigkeit zu unterstützen. Auch technisch rüstet der deutsche Staat ausländische Dienste auf. Das BKA hat die sogenannten Sicherheitsdienste der tunesischen und ägyptischen Regierung in der Überwachung des Internets ausgebildet. Deutsche Firmen haben Techniken zur Überwachung von Computern und Handys geliefert. Diese Kenntnisse wurden eingesetzt, um im arabischen Frühling Bloggerinnen zu inhaftieren. Viele wurden in der Haft gefoltert und sind ermordet worden. Ohne die Unterstützung deutscher Sicherheitsbehörden konnten diese Menschen noch leben. Doch den Ruf nach Freiheit und Gerechtigkeit werden sie nicht zum Schweigen bringen. Unsere Solidarität ist stärker als ihre Gewalt. Liebe Genossinnen, der Kampf gegen Repression ist international, deshalb organisiert die Rote Hilfe für die soziale Revolution.